Zum Schluss jetzt die Sendung Das Problem HCH aus der Reihe Natur und Technik, die zeigen will, wie bei der Herstellung eines Schädlingsbekämpfungsmittels entweichende Schadstoffe über den Boden in den Organismus von Pflanzen, Tier und Mensch gelangen. Ich wohne in einer Kleingartenkolonie. Morgens, noch vorm Frühstück, muss ich immer erst mal raus in den Garten, die Kaninchen füttern. So war das auch an jenem Tag, an dem, für mich wenigstens, die ganze Misere anfing. Sieh, der Kaffee ist fertig. Ja, sofort. Erst seid ihr mal dran, was? Na, komm schon her. Los, los, hier gibt's was. Nee, das darf ja wohl nicht wahr sein. Eddie, der Kaffee wird doch kalt. Schon wieder eins tot von den Jungen. Och nein. Und denn das niedliche Braune. Das ist nur schon das vierte. Ich stand vor einem Rätsel. So viele Jungtiere waren mir noch nie eingegangen. Und ich züchte immerhin seit 20 Jahren Kaninchen. Rassekaninchen. Ich fuhr dann zur Arbeit ins Büro, wo mir mein Kollege die Morgenzeitung auf den Schreibtisch legte. Hier, hast du das gelesen? Was denn? Bei euch in der Gegend soll die Milch vergiftet sein mit, warte mal, mit irgendeinem Zeug hier, mit Hexachlorcyclohexan. Was denn das? Ein Pflanzenschutzmittel soll das sein. Das musst du doch wissen, du Hobbygärtner. Ich hatte keine Ahnung. Das Wort Hexachlorcyclohexan, abgekürzt HCH, hörte ich zum ersten Mal. Als ich den Zeitungsartikel las, wurde ich plötzlich hellwach. Denn die Kühe, in deren Milch dieses HCH gefunden worden war, kannte ich. Sie grasten auf einer Weide, die direkt neben unserem Kleingartenverein liegt. Und von dem Bauern, dem die Kühe gehörten, hatte ich mir seit Jahren das Heu für meine Kaninchen geholt. War vielleicht das Heu am Tod meiner Kaninchen schuld? War vielleicht die Weide mit dem Pflanzenschutzmittel HCH verseucht? Aber wie sollte das Mittel auf die Weide gekommen sein? Ich hatte nie gesehen, dass da gespritzt worden wäre. 3 Monate später wusste ich mehr. Oder besser gesagt, wir, die Bewohner von Hamburg-Morfleth, wussten mehr. Denn inzwischen hatte sich herausgestellt, dass das Problem HCH die ganze Gegend betraf. HCH war nämlich nicht allein in der Milch der Kühe gefunden worden, sondern auch unser Salat war damit verunreinigt, unsere Petersilie. Und auch die Porree-Ernte der Gemüsebauern, die 2 Kilometer weiter ihre Gemüseanbaubetriebe haben. Woher kam nun dieses HCH? Es kam aus der Luft. Aus einem Fabrikschornstein in unserer Nachbarschaft. Denn Industrie, Kleingärten und Gemüseanbau, das liegt in Morfleth alles nah beieinander. Und wir hatten uns an diese Nachbarschaft gewöhnt. Doch von dem feinen Staub-HCH, der sich bei uns niederschlug, hatten wir nichts gewusst. Denn man sieht diesen Staub nicht. Nur im Labor lässt sich feststellen, wie viel sich davon in unserem Gemüse befindet, wie viel davon über das Futter der Kühe in die Kuhmilch gelangt. Wir erfuhren das aus Briefen der Hamburger Behörden, nachdem unser Gemüse untersucht worden war. Aber ehrlich gesagt, schlau wurden wir nicht aus diesem Schreiben. Da war von Alpha- und Beta-Isomeren die Rede, von überschrittenen Höchstgrenzen und davon, dass wir 3.000 Mark Strafe zahlen sollten, falls wir unser Gemüse an irgendjemand verkauften. Meine Frau regte sich furchtbar über diese Briefe auf. Das ist doch nur wirklich der Gipfel. Die Chemiefirma pustet hier kiloweise ihr HCH in die Luft und uns droht man mit Strafe. Damit stellen die Dinge doch total auf den Kopf. Hier, hast du die Begründung gelesen? Nachdem zahlreiche Untersuchungen erbracht haben, dass in den Gemüsekulturen in dem von ihnen bearbeiteten Anbaugebiet, unser Garten, Eddie, über die in der Höchstmengenverordnung Pflanzenbehandlungsmittel festgesetzte Höchstmenge hinaus HCH vorhanden ist, besteht die begründete Gefahr, dass mit dem Gemüse die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt wird, wenn diese die Lebensmittel verzehren. Demnach drohen der Allgemeinheit Gefahren für ihre Gesundheit. Ja, aber doch nicht durch uns, sondern durch die Fabrik, verdammt nochmal. Die schädigen hier die Allgemeinheit. Wütend waren wir alle. Auf die Chemiefirma und auf die Hamburger Behörden, die die Produktion dieses HCH genehmigt hatten und die sich dann 30 Jahre lang nicht um die Umweltbelastung dieses Betriebes gekümmert hatten. Und was uns zusätzlich aufbrachte, Wir bekamen noch nicht mal eine vernünftige Auskunft von den Behörden über diesen Stoff HCH. Am Telefon wurden wir endlos weiterverbunden und weiterverbunden. Und wenn man dann tatsächlich einmal einen Sachverständigen an die Strippe bekam, dann redete der in einem fürchterlichen Fachchinesisch, so dass man wieder nicht verstand, was es nun eigentlich mit HCH auf sich hatte. Kurz und gut, wir mussten uns schließlich selbst helfen. Mein Nachbar Herbert besorgte sich einen Haufen Chemiebücher, Broschüren und Gutachten, ackerte sie durch und hielt uns dann einen Vortrag. Also, hört mal zu. Ihr kennt doch alle DDT. DDT, das ist ein chlorierter Kohlenwasserstoff. Und das ist HCH auch, also eine chemische Verbindung aus Chlor, Kohlenstoff und Wasserstoff. Und diese chlorierten Kohlenwasserstoffe hat man mal für die großen Retter der Menschheit gehalten. Denn als Insektengifte sollen sie einsame Klasse sein. Inzwischen aber hat man diese Insektengifte bös auf dem Kieker. Und das aus zwei Gründen. Einmal, weil sie die Umwelt schädigen und dann, weil sie ungeheuer langlebig sind. Die gehen kaum kaputt. Was nun das HCH angeht, da ist die Lage ein bisschen kompliziert. Hergestellt wird HCH aus Chlor und Benzol. Dabei entsteht zunächst mal ein Gemisch von 5 verschiedenen HCH-Sorten, den sogenannten Isomeren. Man hat es mit griechischen Buchstaben gekennzeichnet als Alpha, Beta, Gamma HCH und so weiter. Und nur eins davon, nämlich das Gamma HCH, wirkt gegen Insekten. Die anderen 4 nicht. Also ich sag das nochmal. Nur das Gamma HCH ist das Insektengift. Und das hat den Namen Lindan. Das kenne ich, das ist in diesen Mottenstreifen drin. Ja, und in zig anderen Präparaten auch. Aber was nun für uns viel wichtiger ist, das sind die beiden Isomeren Alpha und Beta. Die beiden sind nämlich in der Kuhmilch und im Gemüse immer am stärksten drin. Ja, das hängt mit der Herstellung zusammen. Wenn man das Insektengift gewinnen will, muss man es von den anderen 4 Isomeren trennen. Dabei geht ein Teil der Mischung immer durch den Schornstein raus und schlägt sich hier nieder. Und das Alpha-HCH, es baut sich relativ schnell wieder ab. Aber am problematischsten ist das Beta-HCH. Denn dieses Beta-HCH ist von allen 5 HCH-Isomeren das langlebigste. Das bedeutet, selbst wenn die Fabrik hier morgen dicht machen würde... Dafür werden wir sorgen. Ja, also selbst wenn hier also gar kein HCH mehr gemacht wird, selbst dann könnte man das Beta-HCH unter Garantie noch zig Jahre in der Natur finden. Und das bedeutet, auch in den Sachen, die wir essen. Es wandert über die Milch und Milchprodukte, also Käse, Schlagsahne und so weiter, und über das Fleisch und Gemüse in unseren Körper und sammelt sich da an. Und zwar mit Vorliebe im Fettgewebe. Dann haben wir das ja alle in uns. Ja, und am schlimmsten ist es mit der Muttermilch. Du meinst mit der Kuhmilch? Nein, ich meine richtige Muttermilch. Wieso? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat die Milch von stillenden Müttern untersucht auf chlorierte Kohlenwasserstoffe. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Stoff am stärksten in der Muttermilch vertreten ist. Hm? Beta-HCH. Die Proben, die haben sie in verschiedenen Städten gesammelt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass in der Muttermilch so viel Beta-HCH, DDT und andere chlorierte Kohlenwasserstoffe stecken, dass die Milch, wenn sie normale Trinkmilch wäre, gar nicht mehr verkauft werden dürfte. Und das kriegen Babys. Werden denn die Kinder davon irgendwie krank? Ach, du kannst vielleicht Fragen stellen. Wenn das für uns schon gesundheitsschädlich ist, dann doch wohl erst recht für Säuglinge. Ja, trotzdem, das ist eine knifflige Frage, inwiefern Beta-HCH krank macht oder nicht. Die Meinungen der Wissenschaftler gehen da ziemlich auseinander. Die einen sagen, Beta-HCH würden sie löffelweise essen, das sei völlig harmlos. Naja, das behaupten wohl die Hersteller, was? Ja, ihre Experten. Aber es gibt auch andere Wissenschaftler, und die sagen über Beta-HCH weiß man noch viel zu wenig. Die Forschung hat sich bisher nämlich auf das Gamma-HCH konzentriert, auf das Insektengift Lindan. Und darüber weiß man deshalb auch eine ganze Menge. Beim Beta-HCH fängt man jetzt erst an, das Problem gründlicher zu untersuchen. Zum Beispiel schadet Beta-HCH den Nerven? Das vermutet man. Oder die Frage, wie reagiert Beta-HCH in Zusammenhang mit Medikamenten? Wie wenn es mit Schwermetallen im Körper zusammentrifft? Ja, darüber weiß man nichts. Und furchtbar wenig weiß man bisher auch über den Zusammenhang von Krebs und Beta-HCH. Also direkt auslösen tut Beta-HCH Krebskrankheiten zwar nicht, aber es gibt den Verdacht, dass Tumore durch Beta-HCH schneller wachsen. Das klingt doch ziemlich ungemütlich. Ja, milde ausgedrückt. Ich verstehe nicht, wieso es überhaupt erlaubt ist, solche Sachen herzustellen, bevor man weiß, ob sie nun schädlich sind. Ja, und ich weiß nicht, wieso sie lustig weiter produzieren dürfen, wo doch nun feststeht, dass sie uns schaden. Denn sonst können wir unser Gemüse ja essen. Wir sahen nur eine Lösung des Problems. Der HCH-Betrieb musste geschlossen werden. Ihr gründeten zusammen mit den Gemüsebauern und anderen Bewohnern von Morfleet eine Bürgeraktion. Und dann luden wir alle betroffenen Bürger zu einer Veranstaltung ein, auf der wir eine Reihe von Forderungen an den Hamburger Senat stellten. An erster Stelle die Forderung, den HCH-Betrieb stillzulegen, bis sicher sei, dass der Betrieb kein Gramm HCH mehr an die Umwelt abgibt. Mit dieser Forderung stießen wir auf heftigen Widerstand, und zwar gleich dreifach. Die Chemiefirma erklärte nämlich, eine Produktion, bei der nichts zum Schornstein rausgeht, die sei technisch nicht zu machen. Die Hamburger Behörden erklärten, für eine Schließung des Betriebs fehle die rechtliche Grundlage, weil eine akute Gesundheitsgefahr nicht bestünde und weil man über die Wirkungen von Beta-HCH über längere Zeiträume hinweg keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse habe. Und dann war da noch die Gewerkschaft. Die warf uns vor, wir würden 350 Arbeitsplätze mit unserer Forderung gefährden. Dabei hatten wir ausdrücklich verlangt, dass die Arbeiter des Werks nicht entlassen werden dürften. Aber das war wohl nicht bis zu ihnen durchgedrungen, denn die holten uns nachts mit anonymen Anrufen aus dem Bett. Sie beschuldigten uns, wir würden sie um ihre Einkommen bringen und ließen wilde Beschimpfungen gegen uns los. Chaoten, Volksverräter und was sie uns sonst noch so an den Kopf geschmissen haben. Tja, und die einzige Lösung des Problems, die man uns vorschlug, brachte uns erst recht auf die Palme. Umgesiedelt sollten wir werden. Wir alle. Kleingärtner, Gemüsebauern und die anderen Familien, die in Morfleet wohnen. Wir alle sollten weg und Platz machen für noch mehr Industriebetriebe. Am stärksten haben sich darüber die Gemüsebauern empört, die hier seit ewigen Zeiten ihre Felder bestellen. Ich weich hier keinen Zentimeter. Wir haben hier schon Gemüse angebaut, als die Herrschaften von der Chemie überhaupt noch nicht am Horizont zu sehen waren. Jawohl. Ich kann mir ein Leben ohne meinen Garten auch nicht vorstellen. 20 Jahre habe ich meine Bäume wachsen sehen und dann kommt so ein Stinkbetrieb und macht einem alles kaputt. Jawohl, das ist doch keine Lösung, umsiedeln. Damit kriegt man das Problem HCH doch nicht vom Tisch. Dieses Beta-HCH hat sich inzwischen auf der ganzen Erde ausgebreitet. Und solange es noch fabriziert wird, breitet es sich weiter aus. Ja, man soll doch nicht so tun, als ob das nur ein lokales Problem wäre, das nur Morfleet angeht. Wo diese HCH-Fabriken gestanden haben, hat es Ärger gegeben. Hessen in Frankreich. Die Produktion ist eingestellt worden. Nur hier in Hamburg wird weiter produziert. Ich sehe überhaupt nicht ein. Warum? Vor allem, wo es heute genügend andere Schädlingsbekämpfungsmittel gibt. Wir sind in der Landwirtschaft auf die chlorierten Kohlenwasserstoffe gar nicht mehr angewiesen. Naja, Willi, ihr vielleicht nicht, aber die dritte Welt. Den größten Teil exportieren die doch in die Entwicklungsländer. Und die mit ihren Hungerkatastrophen, die brauchen das Zeug vielleicht doch? Ich finde bloß, dann sollten sie auch die Herstellung dahin verlegen und uns damit vom Leibe bleiben. Na, du bist gut. Als ob HCH für die Menschen da nicht genauso schädlich wäre wie für uns. Das kann man doch gar nicht verantworten, dass man sagt, heiliger St. Florian, verschon mein Haus, steck andere an. Vor allem kommt es ja dann durch die Hintertür doch wieder auf uns zu. Ihr habt das doch neulich alle gelesen, dass die Behörde eine ganze Ladung Fleischkonserven aus Polen beschlagnahmt hat, weil da zu viel HCH drin war. Ja, und in Dänemark mussten sie zentnerweise Käse wegschmeißen und Milch weggießen, weil da die Eldrin drin war. Ist auch so ein chlorierter Kohlenwasserstoff. Bei uns und in Dänemark ist er längst verboten, aber die dänischen Bauern hatten Futtermittel aus Äthiopien eingekauft und da steckte das Dieldrin drin. Viecher haben das Zeug gefressen und schon kam es über die Milch und den Käse auf den Tisch der Verbraucher. Naja, wenn das so ist, dann müssen wir eben sehen, dass die Herstellung von HCH total verboten wird. Ja, das meine ich auch. Man muss das Übel an der Wurzel packen und die Herstellung verbieten. Um es gleich vorwegzunehmen, mit dem Herstellungsverbot sind wir bis jetzt keinen Schritt weitergekommen. Das Verbot muss von der Bundesregierung ausgesprochen werden. Und obwohl wir in dieser Frage alle Umweltschützer auf unserer Seite haben, zweifle ich manchmal daran, dass das Verbot jemals ausgesprochen wird. Die Chemiefirma wird sich dagegen mit Händen und Füßen wehren. Und die sind nicht irgendwer. Der Hamburger HCH-Betrieb gehört der Firma Böhringer Ingelheim, einem Weltunternehmen. Die lassen sich so leicht nicht die Butter vom Brot nehmen. Die werden um ihre Umsätze kämpfen. Und ich frage mich, wie dagegen wohl eine Handvoll von Bürgern aus Morfleet überhaupt ankommen soll. Aber wenn ich das laut sage, dann kriege ich das aber mit meiner Frau zu tun. Du wirst doch wohl nicht klein beigeben. Wir verlangen nichts weiter als unser Recht. Und es ist ja wohl unser gutes Recht, dass wir uns dagegen wehren, wenn uns hier ein Chemiebetrieb das Gemüse kaputt macht. Aber die sitzen doch am längeren Hebel. Wieso denn? Die Sache mit der Umsiedlung haben wir schon mal mit Erfolg abgeschmettert. Vor ein paar Wochen haben die dann noch gedacht, die siedeln uns einfach um und fertig ist die Laube. Ja, und dann haben sie gesehen, es gibt einen Volksaufstand. Und jetzt reden sie plötzlich von guter Nachbarschaft. Jetzt auf einmal sind Sie davon überzeugt, dass es möglich ist, erheblich weniger HCH in die Luft zu pusten. Wenn Sie nämlich dieses Filterdings da einbauen. Den Wirbelwäscher. Ja. Das führt ja einfach doch gar nicht schlecht. Wir dürfen bloß nicht locker lassen. Komm, nur ist noch ein bisschen. Die Bohnen sind... Nee, keine Bohnen mehr. Also die Bohnen sind wirklich einwandfrei. Mir schmeckte das Gemüse aus dem Garten nicht mehr. Obwohl wir jetzt nur noch das aßen, was vom Bezirksamt freigegeben war und der Höchstmengenverordnung entsprach. Mit dieser ominösen Höchstmengenverordnung mussten wir uns wohl oder übel auch näher befassen. Denn sie war gewissermaßen das Kernstück eines Streits, der erst noch auf uns zukam. Oder besser gesagt, der auf die Gemüsebauern zukam, als sie versuchten, für ihre verdorbenen Ernten irgendeine Entschädigung zu kriegen. Dafür fühlte sich nämlich niemand zuständig, die Behörden nicht und der Chemiebetrieb auch nicht. Sie redeten vom Lebensmittelrecht und vom Umweltrecht. Und wir standen da wie die Hornochsen und verstanden mal wieder kein Wort. Höchstmengenverordnung, Emissionsschutzgesetz, TA-Luft. Damit hatten wir nie was zu tun gehabt. Und wenn Gemüsebauer Willi nicht gewesen wäre, dann wären wir in diesem Juristendschungel glatt untergegangen. Aber Willi kniete sich in die Gesetze und Verordnungen rein. Und dann setzte er uns die Sache glasklar auseinander. Ich fange mal bei der Höchstmengenverordnung an, denn die kennt jeder Landwirt. Eigentlich sollte sie auch jeder Verbraucher kennen, denn für die Verbraucher ist das Ding eigentlich geschaffen worden. Die Höchstmengenverordnung soll nämlich sicherstellen, dass wir Landwirte mit den Insektengiften nicht rumasen, sondern dass wir das Zeug vorschriftsmäßig anwenden, damit der Verbraucher möglichst wenig Gift in seinem Essen hat. Und wer bestimmt, wie viel das sein darf? Das bestimmen Wissenschaftler. Die berechnen von jedem Stoff eine Art Schädlichkeitsgrenze, schlagen dann zur Sicherheit nochmals was drauf und fertig ist die Höchstmenge für die Höchstmengenverordnung. Ja, und dann ist es Sache der Behörden, die Lebensmittel zu untersuchen und darauf zu achten, dass nichts an den Mann gebracht wird, was gegen die Höchstmengenverordnung verstößt. Damit ist der Verbraucher an und für sich wohl geschützt vor allzu viel Chemie in der Nahrung. Es sei denn, er wohnt in Hamburg-Moorfleet. Gibt auch noch ein paar andere Gegenden, wo die Industrie was ausspuckt, was den Leuten nicht bekommen. Wir hier sind nur ein Fall von vielen. Ja, kommen wir mal auf unseren Fall zurück. Bei uns ist das Beta-HCH ja nun nicht durch die landwirtschaftliche Anwendung ins Gemüse gekommen, sondern durch die Luft. Die gute Böhringer Luft. Wir, die Gemüsebauern, wir haben die hohen Werte im Gemüse nicht verursacht. Aber wir haben den Schaden davon. Der Verursacher ist der HCH-Betrieb. Für den gilt nun aber das Emissionsschutzgesetz. Sag das nochmal, bitte. Das Emissionsschutzgesetz. Das ist so eine Art Höchstmengenverordnung für die Industrie, mit der die Bevölkerung vor schädlichen Emissionen geschützt werden soll. Also vor dem, was da so in die Luft gepustet wird. Ja, soll, aber wir werden ja nicht geschützt. Genau. Also die Höchstgrenzen für Emissionen sind festgelegt in der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft, in der TA-Luft. Tja, und nun hört und staunt. Diese in der TA-Luft festgesetzten Grenzwerte hat die Firma Böhringer für HCH nicht überschritten. Und deshalb fühlen sie sich unschuldig, jedenfalls juristisch gesehen, und wollen für den Schaden nicht aufkommen. Sie haben uns gesagt, wir sind im Bereich der gesetzlichen Bestimmungen geblieben, wendet euch an die Stadt, die hat unsere Produktion genehmigt, und wenn ihr dadurch geschädigt werdet, dann muss die Stadt euch den Schaden ersetzen. Punkt um. Na, das ist ja keine Juristerei. Tatsache ist, hier wird unser Gemüse versaut. Und TA-Luft hin, TA-Luft her, dann sind die Grenzwerte in dieser TA-Luft eben viel zu hoch. Ja, genau das hat die Umweltbehörde jetzt auch gesagt. Und nun sagen sie, der Betrieb darf künftig nur noch so viel HCH an die Luft abgeben, dass das Gemüse sauber bleibt. Sauber im Sinne der Höchstmengenverordnung. Na, da darf man ja wohl gespannt sein. Ja, aber was ist denn nun mit euren Entschädigungen, Willi? Damit können sie euch doch nicht einfach hängen lassen. Also, wenn ich euch das alles erzählen soll, was wir damit bisher erlebt haben, da sitzen wir morgen früh um 7 noch hier. Also, kurz gesagt sieht es so aus, wir werden nun wohl erstmal Geld von der Chemie kriegen, bis durch einen Gerichtsprozess raus ist, wer zahlen muss. Das Werk oder die Behörden, die Produktion von HCH genehmigt haben. Wenn das Werk den Prozess gewinnt, dann holen sie sich das Geld, das wir nun kriegen, vom Hamburger Staat zurück. Ach, sieh mal einer an, dann zahlt am Ende der Steuerzahler die Zeche. Ja. Da kommst du ja aus dem Kopfschütteln ja nicht mehr raus. Als der Herbst kam, zogen wir Bilanz. Was hatten wir seit dem Frühjahr, seit das HCH bei uns entdeckt worden war, was hatten wir mit unserer Bürgeraktion erreicht? Abgesehen davon, dass wir unsere Umsiedlung verhindert hatten, eigentlich nur noch eins. Die HCH-Emissionen sind drastisch gesenkt worden. Was der Technische Überwachungsverein an neuen Messwerten von seinen Kontrollen mitbrachte, lag niedriger, als wir alle zu hoffen gewagt hatten. Und wir glaubten einen Winter lang, jetzt ist der Ärger mit dem Gemüse vorbei. Aber dann kam das nächste Frühjahr. Unser Gemüse wurde wieder untersucht und das Ergebnis war niederschmetternd. Es wurde wieder zu viel HCH drin gefunden. Wir haben dafür noch keine echte Erklärung. Vielleicht sind die HCH-Emissionen noch immer nicht niedrig genug. Vielleicht dauert es auch einfach nur länger, bis sich die niedrigeren Werte auswirken. Vielleicht müssen wir uns noch ein weiteres Jahr gedulden. Aber ist das zumutbar? Wie lange sollen wir noch warten, bis das Problem HCH endlich verschwindet? Neulich, kurz vor Feierabend, sagte mein Kollege im Büro: Wenn du mich fragst, ihr hättet euch doch umsiedeln lassen sollen, dann wäre das Problem los. Nee, eben nicht. Das Problem mit dem HCH ist nicht nur das Problem vom Morflet, das geht jeden an. Du hast das Zeug genauso im Leib wie ja, ich. Ja. Ich hab's schon mit der Muttermilch eingesogen. Ich weiß, Eddie, aber nun fang nicht wieder an zu predigen. Es ist Feierabend. Ehrlich gesagt, ich ärgerte mich über meinen Kollegen. Warum begriffen die Leute nicht, dass wir in Morflet nicht allein für uns kämpften, sondern für alle? Es lag doch im Interesse von allen, dass die Beta-HCH-Werte verringert wurden. Wütend fuhr ich nach Hause. Ich mistete gerade meine Kaninchenstelle aus, als mein Nachbar, unser HCH-Experte, mit einer neuen Nachricht kam. Eddie, stell dir vor, ich habe hier die Kopie von einem Brief bekommen, in dem sagt irgendein Milchwissenschaftler aus Gießen, dass die Höchstmengenverordnung geändert werden sollte. Der Kerl behauptet, die Grenzwerte für Beta-HCH wären zu niedrig. Zu niedrig, Eddie. Man brauchte sie nur höher setzen und die Beanstandungen hören auf. Ist er verrückt? Nee, der ist felsenfest von dem überzeugt, was er da schreibt. Du siehst, so kann man die Probleme auch lösen. Hoch mit den Grenzwerten und das Problem ist vom Tisch. Also wenn wir Bürger uns nicht auf die Hinterbeine stellen, dann werden wir im Umweltschutz noch unser blaues Wunder erleben, das sage ich dir. Und damit hat Herbert wohl recht. Es ist zwar ziemlich mühsam für uns gewesen, uns mit der Chemie und den Umweltgesetzen vertraut zu machen, aber was wäre wohl geworden, wenn wir den Dingen ihren Lauf gelassen hätten? Also, wir werden weitermachen. Das Problem HCH ist inzwischen zwar aus den Schlagzeilen der Zeitungen verschwunden, aber damit ist es noch lange nicht vom Tisch. Vom Mittagstisch, wenn man so will. Das war eine Sendung der Reihe Natur und Technik. Zum Ausklang unseres Schulfunkprogramms spielen Gottfried und Lonzo noch einen Ragtime. Das war's für heute Vormittag. Heute Nachmittag ab 15 Uhr wiederholen wir diese Schulfunksendungen im dritten Programm. Norddeutscher Rundfunk, drittes Programm mit dem Landfunk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Unser erstes Thema heute, Ernteschätzungen durch Satelliten. In den letzten Jahren konnten die Amerikaner die russische Getreideernte früher und genauer abschätzen als die Russen selbst. Auch in diesem Jahr ist es so. Während die russische Regierung lediglich von einer nicht besonders guten Ernte 80 spricht, ohne bisher genauere Zahlen anzugeben, beziffert die amerikanische Regierung die diesjährige Getreideernte in Russland mit etwa 200 Millionen Tonnen. Damit wird die ursprüngliche sowjetrussische Planzahl von 235 Millionen Tonnen bei weitem nicht erreicht. Dies ist ja letztens bei der Sitzung des Zentralrates in Moskau bestätigt worden. Die frühe Kenntnis der voraussichtlichen Erntemengen hat natürlich politisch eine große Bedeutung. Gerade jetzt, da die Frage der Verlängerung des Getreideembargos, also des Verbotes größerer Getreidelieferungen in die Sowjetunion, in Amerika heftig diskutiert wird. 1975 war es nicht anders. Damals zogen die Weltmarktpreise stark an, weil Getreide wegen geringerer Welternten knapp wurde. Die Russen versuchten, den Umfang ihrer eigenen großen Missernte möglichst ganz oder doch möglichst lange zu verheimlichen, mit dem Ziel, die Weltgetreidepreise nicht noch stärker ansteigen zu